Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und in Ihrem Bett, brauchen Sie Spaß, brauchen Sie Spaß, gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über so hoch. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Anstatt das, Sie was täten, was einen Sinn hat und einen Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich nach dem Dreck. Das ist der Mond immer so hoch. Das ist der verdammte, fühlte mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe aus ist und im Dreck du verreckst.